Sicher hat auch Sita wenig oder nichts gelesen. Wieso? Ich bin nicht stolz aufs Gegenteil. Allein wieso? Dein Grund. Sprich dreist, dein Grund. Sie ist so schlecht und recht, so unverkünstelt, so ganz sich selbst nur ähnlich. Nun? Das sollen die Bücher uns nur selten lassen, sagt mein Vater. Oh, was ist ein Vater für ein Mann? Nicht wahr? Wie nah er immer doch zum Ziele trifft. Nicht wahr? Und diesen Vater? Was ist dir, Liebe? Diesen Vater? Gott, du weinst. Recha wirft sich von Tränen überwältigt zu ihren Füßen. Und diesen Vater? Ach, es muss heraus. Mein Herz will Luft. Will Luft. Kind, was geschieht dir? Recha! Diesen Vater soll ich verlieren. Du? Verlieren? Ihn? Wie das? Sei ruhig. Nimmermehr. Steh auf. Du sollst vergebens dich zu meiner Freundin, zu meiner Schwester nicht erboten haben. Ich bin's, ja bin's. Steh doch nur auf. Ich muss sonst Hilfe rufen. Recha, die sich ermannt und aufsteht. Ah, verzeih. Vergib. Mein Schmerz hat mich vergessen machen, wer du bist. Vor Sita gilt kein Winseln, kein Verzweifeln. Kalte, ruhige Vernunft will alles über sie allein vermögen. Wer Sache diese bei ihr führt, der siegt. Nun, dann?